أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد من الذين يريدون الإسلام بارك الله فيكم Es gibt keinen Zweifel, dass Allah subhanahu wa ta'ala Gnade und Großzügigkeit uns gegenüber unendlich groß ist. Die größte Gnade Gottes zu uns ist die, dass er uns recht geleitet hat und dass wir Muslime sind. Bei so vielen Ahlul Jahim, die auf dieser Welt leben, hat Allah subhanahu wa ta'ala uns ausgesucht, dass wir den Weg des Propheten alaihi salatu wassalam gehen und den Weg von Sahaba radhiyallahu anhum. Allah subhanahu wa ta'ala ist großzügig zu uns. Seine Großzügigkeit ist unbeschreiblich. Wenn wir versuchen würden, die Gaben Gottes, die er uns geschenkt hat, zu zählen, das würden wir niemals schaffen. Allah subhanahu wa ta'ala ist gnädig und Allah subhanahu wa ta'ala ist großzügig und er liebt die Großzügigkeit. فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمُ Wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, Allah subhanahu wa ta'ala ist großzügig und er liebt die Großzügigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala liebt es, bei seinem Diener, bei einem Muslim, diese Eigenschaft zu sehen, die Eigenschaft der Großzügigkeit. Großzügigkeit, meine lieben Brüder, bedeutet, dass du jemandem etwas gibst, ohne dafür etwas zu verlangen, dass du es jemandem schenkst, ohne dass du irgendwas im Hintergedanken dafür willst. Du gibst von dir her, verlangst aber nichts von dieser Dunya. Weil derjenige, der etwas herstellt, aber etwas, einen weltlichen Nutzen erwartet, dieser Mensch ist kein Kerim. Er ist nicht großzügig, er ist ein Händler. Ich gebe dir etwas, damit du mir etwas anderes gibst. So ein Mann ist ein Tajir und kein Rajul und Kerim. Ein Rajul und Kerim ist derjenige, ein großzügiger Mensch ist derjenige, der dir etwas gibt, der etwas herschenkt, der es liebt zu schenken, dafür aber nichts erwartet, nicht einmal ein Dankeschön. Sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Inna Allah kerimun yuhibbu al-kalam wa yuhibbu ma'ali al-akhlaq wa yakrah safasifaha. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, Allah ist großzügig und er liebt die Großzügigkeit und er liebt an euch zu sehen einen hohen Akhlaq, ein schönes Benehmen, und er hasst es, der Baraka wa ta'ala, euch mit hässlichen Eigenschaften zu sehen. Einen niedrigen Akhlaq, ein niedriges Benehmen. Allah subhanahu wa ta'ala hasst so ein Benehmen bei seinem Diener zu sehen. Dass Großzügigkeit, dass diese Eigenschaften auch vor dem Islam zu den besten Eigenschaften eines Mannes gehört haben, werden wir aus diesem Hadith des Propheten alaihi salatu wasalam erfahren. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Mekka erobert hat, als er Mekka von Mushrikin befreit hat, sagt Sa'ib ibn Abdillah radiallahu anhu, der zu diesem Zeitpunkt noch kein Muslim war, er sagt, man nahm mich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, Uthman ibn Affan und Zuhair radiallahu anhuma. Sie haben mich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gebracht und haben begonnen, mich zu loben. Vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihnen zwei: Lobt ihn nicht. Ich kenne ihn sehr gut. Ich weiß, wer er ist. Wir waren Freunde in der Jahiliyyah. Darauf sagte Sa'ib ibn Abdillah, und das war die schönste Freundschaft, die ich jemals gehabt habe. Ja, Rasulullah, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Iqri al-daif wa akrim al-yatim wa ahsin ila jarik. Er sagte zu ihm, du warst einer mit den schönsten Eigenschaften in der Jahiliyyah, mit dem schönsten Benehmen. Deswegen, jetzt im Islam, wo du Islam jetzt annimmst vor mir, dann, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Iqri al-daif, Iqri al-daif qira. Qira bedeutet auf Arabisch das Essen, was man einem Gast vorbringt zu essen. Qira ist dieses Essen, was du deinem Gast gibst. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Iqri al-daif. Wenn dich jemand besucht, wenn jemand zu Besuch zu dir kommt, dann bring ihn was zu essen. Lade ihn ein. Sei großzügig. Allah subhanahu wa ta'ala ist großzügig zu dir. Du hast jeden Tag etwas zu essen und zu trinken. Deswegen sei du großzügig. Gib von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala dir geschenkt hat. Subhanahu wa ta'ala. Wa akrim al-yatim. Und sei großzügig zu einem Yatim. Einem, der keinen Vater hat. Oder beide der Eltern. Sei mit ihm gnädig und sei mit ihm großzügig und zeig ihm deine Großzügigkeit und schenk ihm etwas von dir her und erwarte dafür gar nichts. Erwarte dafür nur die Belohnung bei Allah tabaraka wa ta'ala. Das bedeutet wahre Großzügigkeit im Islam. La hawla wa la quwwata illa billah wa ahsin ila jarik. Und behandle deine Nachbarn schön. Behandle deine Nachbarn gut. Behandle deine Nachbarn so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Nachbarn behandelt hat. Ein Jude, und wir wissen, wer die Juden sind. In der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, vor ihm, bei den früheren Propheten und nach ihm, bis zum jüngsten Gericht, ein verfluchtes Volk. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat viel Adha, viele Beleidigungen von denen hören müssen, alaihi salatu wassalam. Einer war sein Nachbar. Er hat ständig vor seinem Haus Müll geworfen und Dornen und so weiter und so weiter. Eines Tages sah der Prophet, dass vor seinem Haus kein Müll von diesem Juden ist und auch keine Dornen. Erzählt Sorgen um ihn, weil er sein Nachbar war. Er ging zu ihm, alaihi salatu wassalam, und fand ihn, dass er krank ist. Der Prophet hat ihn besucht, obwohl er krank war. Aber nur wegen einer Sache. Wegen da'a fi sabilillah, damit er Islam annimmt. Deswegen, wenn du einen Nachbar hast, der nicht gegen Koran und Sunnah kämpft, dann behandle ihn großzügig und auf die schönste Art und Weise. Wenn es sich aber um einen Krieger gegen Islam handelt, dann laufe weg von ihm und finde eine neue Wohnung, damit Allah subhanahu wa ta'ala Strafe nicht auf dich zusammen mit ihm kommt. Sagt Umar radiallahu anhu, Amir al-Mu'minin, und er beschreibt uns, wie großzügig die Sahaba radiallahu anhu waren. Sie haben nicht nur an sich selbst gedacht, sondern sie haben an die anderen Muslime gedacht. Und das ist eine Eigenschaft. Wenn du sie bei einem Muslim findest, wenn du sie bei einem Mu'min findest, der Koran und Sunna versteht, wer diese Eigenschaft hat, dass er sich Sorgen für die islamische Umma macht, dann bezeuge ich für ihn, dass er inshallah auf dem richtigen Manhaj ist. Dann bezeuge für ihn, dass er die Religion richtig verstanden hat, wenn er einer von den Mu'minin ist, die sich Sorgen für andere Muslime machen. Sagt Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, أهدي لرجلي لرجل رأس شاتم يقول إن أخي وعياله أحوج منها إلي سبحان الله عمر رضي الله عنه sagt jemandem wird ein Kopf von einem Schaf geschenkt, ein Kopf eines Schafes wird einem Menschen geschenkt. Und er überlegt sich und denkt, Subhanallah, mein Bruder und seine Familie brauchen diesen Schafschädel mehr als ich. Den Kopf von diesem Schaf braucht mein Bruder und seine Familie mehr als ich. Dann schenkt er es her. فَبُعِثَ بِهِ إِلَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ يَبْعَثُهُ بِهِ وَاحِدٌ إِلَى الْآخَرِ حَتَّى رَجَعَتْ إِلَى الْأَوَّلِ بَعْدَ سَبْعَ Subhanallah. Er bekommt einen Schafkopf geschenkt, dann denkt er sich, mein Bruder und seine Familie brauchen das dringender als ich. Dann schenkt er es her, er schenkt es jemandem anderen. Der andere schickt es weiter, bis es am Ende wieder zurückkommt zu dem, der es als erster geschenkt hat. Nach sieben verschiedenen Leuten. Sieben Leute, sieben Stationen. Warum? Weil die Muslime an die anderen denken. Er will den anderen geben. Auch wenn er selbst hungern muss, er möchte den anderen Muslim geben. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wo sind wir und die Sahaba radhiyallahu anhum? Das gleiche geschah im Kampf gegen die Römer, gegen die Christen, mit Ikrima ibn Abi Jahl radhiyallahu anhu und seinen Verwandten, die zusammen mit Khalid ibn Walid gegen die Römer gekämpft haben. Die waren eine Menge Leute, die verletzt waren. Man brachte Wasser zu dem einen, er sagte, nein, mein Bruder braucht das Wasser dringender als ich. Und das Wasser ging von einem zu anderen, bis es wieder zu dem ersten kam. Er war aber schon tot. Er ist schon gestorben. Und so auch die anderen. La hawla wa la quwwata illa billah. So waren die Muslime. Sie haben an die anderen Muslime gedacht. Deswegen, großzügig zu den Muslimen sein, wegen der Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Großzügig zu den Kuffar, die nicht gegen Islam kämpfen, um ihnen Da'wah zu machen, dass sie inshallah ta'ala Islam annehmen. Aber die andere Art auf keinen Fall. La hawla wa la quwwata illa billah. Ganz besonders im Ramadan sollte man großzügig sein. Sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بالسلام. Sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, versorgt die Muslime mit dem Essen. Versorgt sie mit dem Essen. Sei du derjenige, der einem Muslim Essen bringt und die Messen macht und ihn zum Essen einladet. وافشوا السلام, und verbreitet Salam unter euch. Manche Sahaba radhiyallahu anhum, er gibt einem anderen Muslim Salam, dann geht da hinter dem Baum, um irgendwas zu verrichten. Und dann kommt er auf die andere Seite und dann sagt er noch einmal zu ihm, Salamu alaikum. Einige Minuten. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa afshu salam und verbreitet den Salam unter euch. Wa sallu bil layli wa an-nas niyam und betet in der Nacht, während die Menschheit schläft. Während alle schlafen, du betest in der Nacht. تدخل الجنة بسلام. Auf diese Art und Weise werdet ihr in Frieden, in Ruhe ins Paradies eintreten. Ohne irgendwelche Probleme. لا حول ولا قوة إلا بالله. Gerade deswegen sollte man Ramadan ausnutzen, um diesen Kerem eines Muslims entweder zu zeigen oder ihn zu trainieren für denjenigen, der diese Eigenschaft nicht hat. وإياذ بالله. وإياذ بالله. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie ihr wisst, er war der großzügigste Mensch, den es gibt. Ajwadu nasi kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam. Wa ajwadu ma kan fi Ramadan alaihi salatu wa sallam. Der großzügigste Mensch war der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Und am großzügigsten war er wann? Im Ramadan. Subhanallah. Sagt Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Uhibbu li rajuli ziyadata bil judi fi shahri Ramadan. Imam al-Shafi'i sagt, ich liebe es, dass ein Mann, dass ein Mensch, dass ein Muslim seine Großzügigkeit im Ramadan vergrößert, dass er im Ramadan großzügiger wird. Weswegen? Iqtida'in bi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Damit dadurch folgt er dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam und macht ihm nach und ähnelt dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ein Muslim ist großzügig, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihm das beibringt. Aber im Ramadan ist er großzügiger ansonsten. Bei welcher Sache? Bei Ausgeben für Islam und Muslime und die islamische Umma. Subhanallah. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns zu den Großzügigen macht, die für diese Religion sich Sorgen machen und für diese Religion ausgeben von dem, was Allah ihnen geschenkt hat. Ibn Shihab al-Zuhri radiallahu anhu, einer der größten Muhaddithin seiner Zeit. Ibn Shihab al-Zuhri rahimahullah ta'ala rahmat al-wasi'a. Als Ramadan ankam, hat er seine Ibadat in zwei Sachen gemacht. Qira'at al-Quran und It'am al-Ta'am. Seine größten Ibadat im Ramadan waren zwei Sachen. Quran lesen und mit Essen versorgen. Wen? Die fastenden Muslime. Und Muslime allgemein. Das waren zwei seiner größten Ibadat im Ramadan. Koran lesen und Muslime mit Essen versorgen. So war Ibn Shihab al-Zuhri, rahimahullah ta'ala, rahmat al-wasi'a. Wenn wir Abdullah ibn Umar anschauen, Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, einer der Sahaba, die dem Propheten am meisten geähnelt haben, er, radiallahu anhu, kana yasum wa la yuftiru illa ma'al masakin. Er hat gefastet, aber Iftar gegessen hat er nur mit armen Leuten. Er geht in die Moschee, sucht arme Leute, die nichts zu essen haben, und dann sagt er, komm, wir machen Iftar gemeinsam. Subhanallah. Wenn er aber niemanden findet, weil die Armen, ihre Familie oder die Sklaven, ihre Besitzer, haben ihnen nicht erlaubt, dass sie fortgehen, dass sie rausgehen, hat er sein Fasten gebrochen und hat an diesem Abend überhaupt nichts gegessen. Er hatte keine Lust, alleine zu essen. Er liebte es, sein Essen mit einem Mu'min zu teilen. La hawla wa la quwwata illa billah. Und manchmal kommt jemand und klopft und verlangt Essen von ihm. Und er, beim Sahur, beim Essen mit seiner Familie, er nimmt seinen Anteil, der ihm gehört, von dem Essen und bringt ihn raus und gibt ihm dem Armen. Wenn er zurückkommt, hat die Familie schon den Rest gegessen und er fastet diesen Tag ohne Essen. Er bringt seinen Anteil und gibt es dem Armen raus. Abdullah ibn Umar. Wenn er wieder zurückkommt und etwas essen will, hat die Familie schon alles aufgegessen. Subhanallah. Und er fastet diesen Tag ohne Essen. Denkt ihr, Abdullah ibn Umar hat sich beschwert? Denkt ihr wirklich, Abdullah ibn Umar hat seine Frau und seine Kinder und seine Familie beschimpft, weil sie alles gegessen haben? Nein, wallah. Abdullah ibn Umar bestimmt nicht. Wir vielleicht, aber Abdullah ibn Umar bestimmt nicht. Weil er war froh, er war glücklich, dass ein anderer Muslim zu essen hat. Ich werde irgendwie durchkommen mit Allahs Erlaubnis diesen Tag. Hauptsache die anderen Muslime, denen geht es gut. Das sind die Gedanken der Sahaba, radhiyallahu anhum. Und das ist die Sache, die wir uns aneignen müssen. Wenn wir diese Sache nicht aneignen, wenn wir diese Sache nicht lernen, wir werden dieser Umma überhaupt nichts mehr nützen. La hawla wa la quwwata illa billah. Deswegen bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unsere Herzen reinigt vor den Sünden und vor dem Nifaq. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns unsere Sünden verzeiht. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns den schönsten Akhlaq gibt, den man haben kann. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mir verzeiht und euch und allen Muslimen barakallahu fiikum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Meine lieben Brüder, Allah subhanahu wa ta'ala wird nie erlauben, dass seine Religion vergessen wird oder dass irgendein Teil der Religion vergessen wird. Es wird bis zu Yawm al-Qiyamah immer jemand da sein, der die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Tat umsetzt. Entweder die ganze Sunna oder einzelne Teile. Aber die Sunna komplett wird bis zum jüngsten Gericht leben und keiner wird sie aufhalten können. Dann werden wir Leute sehen, die sich mit Koran beschäftigen, aber andere Sachen nicht. Wir werden Leute sehen, die sich mit der Großzügigkeit gegenüber der Armen beschäftigen, aber bei einer anderen Sache fehlt ihnen das. Wir werden Leute sehen, die sich mit Sunna beschäftigen, mit dem Hadith. Wir werden Leute sehen, die sich mit Dschihad fi sabilillah beschäftigen. Es wird immer Leute geben, die diese Religion bis zu Yawm al-Qiyamah leben lassen. Einer von ihnen war Hamad ibn Abi Sulaiman, rahimahullah ta'ala. Er hat im Ramadan 500 Leute zum Essen eingeladen. Im Ramadan hat er immer 500 Leute zum Essen eingeladen. Rahimahullah ta'ala. Und nach dem Bayram, hat er jeden Armen 100 Dirham geschenkt. Jeden von diesen 500 Leuten, die zu ihm zu Besuch kamen, hat er 100 Dirham geschenkt. Er wusste, dass dieses Geld, er war reich, er wusste, dass dieses Geld, was er hatte, er hat es nicht verdient. So viel Geld kann man nicht verdienen. Das ist nur Gnade Gottes einzig und alleine. Das, was Allah ihm geschenkt hat, wollte er nicht haben. Er wollte es nicht alleine haben. Er wollte es nicht alleine ausgeben für diese Dunya, die sowieso eines Tages vergehen wird. Sondern er wollte sie den anderen Muslimen geben. Er wollte, dass alle diese Leute Zeugen für ihn, Yawm al-Qiyamah, sind. Wieso wollen wir das nicht? Wieso wollen wir nicht, dass die Menschen Yawm al-Qiyamah unsere Zeugen sind? Dass sie sagen, Wallahi, ja Allah, wir bezeugen, dass diese Menschen den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefolgt sind. Wir bezeugen, dass diese Menschen Ghuraba auf der Welt waren. Dass sie Fremdlinge waren. Dass das fremde Leute waren. Die Leute haben sie nicht gekannt. Die Sunna ging verloren auf der ganzen Welt. Aber diese Leute haben sie gelebt. Diese Leute haben gelebt wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und Umar ibn Khattab und Ali ibn Abi Talib und Ibn Rawaha und Hassan al-Basri. Diese Menschen haben so gelebt, obwohl sie in Wien gelebt haben, obwohl sie in Berlin gelebt haben, obwohl sie in New York gelebt haben. Sie haben so gelebt wie die Sahaba in Medina, radhiyallahu anhum. Wieso wollen wir nicht, dass die Menschen Zeugen für uns sind? La hawla wa la quwwata illa billah. Mehr als ein Drittel des Ramadans ist schon vorbei. Und mehr als ein Drittel oder mehr als die Hälfte oder 99% unseres Lebens ist schon vergangen. Was haben wir in der Zeit, die vergangen ist, getan für Allah und für den Propheten sallallahu alaihi wasallam und für die islamische Umma und für die Mujahideen fi sabilillah und für Koran und für Sunnah und für Hadith? Was haben wir gemacht? La hawla wa la quwwata illa billah. Die Tage vergehen, sagt Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Ibn Adam, إنما أنت أيام إذا ذهب يوم ذهب بعدك او دو زون آدمس زارت حسن البصري دو بست تاجة دو بست تاجة wenn ein Tag vergeht ist ein Teil von dir vergangen wenn ein Tag weg ist ist ein Teil von dir weg لا حول ولا قوة إلا بالله viele unserer viele Teile von uns sind schon längst weg und nur noch ein bisschen ist geblieben deswegen nützen wir das aus um für Koran und für Sunna zu arbeiten لا حول ولا قوة إلا بالله sagt Hasan al-Basri رحمه الله تعالى يا ابن آدم نهارك ضيفك فأحسن إليه فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك او دو زون آدمس der Tag dein Tag ist dein Gast deswegen behandle ihn schön weil wenn er weggeht wenn du ihn schön behandelt hast und er weg ist er wird dich loben der Tag wird dich loben يوم القيامة wenn du kommst Der Tag, die Zeit, die du verbracht hast in Ibadah, dieser Tag wird dich loben und für dich bezeugen. وَإِنْ أَسَعْتَ إِلَيْهِ إِرْتَهَلَ بِذَمِّكَ وَكَذَا لَيْلَتُكَ Und wenn du ihn schlecht behandelst, deinen Tag, dann wird er dich tadeln, er wird über dich schlecht reden. Und genauso die Nacht. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ Und sagt Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, الدُّنْيَا ثَلَاثَةُ أَيَّامِ Diese Welt ist nur drei Tage. Diese Welt ist nur drei Tage. أَمَّا الْأَمْسِ فَكَدْ ذَهَبَ بِمَا فِيهِ وَأَمَّا غَدًا فَلَعَلَّكَ لَا تُدْرِكُ وَأَمَّا الْيَوْمِ فَلَكَ فَأَمَلْ فِيهِ فَأَمَلْ فِيهِ الْأَمَلْ Er sagt, dieses Leben sind nur drei Tage. Diese Welt, nur drei Tage. Was es gestern angeht, gestern ist schon vorbei, ist vergangen, ist weg mit dem, was es mit sich hatte. Morgen wirst du vielleicht niemals erleben, deswegen vergiss es. Heute, das ist dein Tag. Deswegen mach in diesem Tag, was du kannst. Weil vielleicht morgen wirst du gar nicht leben. Morgen wird es, das, was vergangen ist, ist schon weg. Halas, man kann den Tag, der vergangen ist, nie wieder zurückspulen. Nie wieder. Die Tage sind vergangen. Deswegen setzen wir uns hin. Überlegen wir, was haben wir bis jetzt gemacht? Wie viel haben wir vorbereitet? Wie viel Gutes haben wir getan, was uns nützen wird? Und wie viel Böses und Schlechtes haben wir bis heute gemacht, das uns sehr wohl Yom Kiyama schaden wird? Sehr wohl, Wallahi. Der Mensch wird Yom Kiyama sich wünschen, dass zwischen ihm und zwischen seinen Taten, dass seine Taten so weit weg von ihm entfernt sind, wie der Osten vom Westen. Er will mit seinen Taten nichts zu tun haben. Er wird versuchen, sie zu leugnen. Er wird vor Allah subhanahu wa ta'ala lügen. Er wird versuchen zu lügen. Er wird sagen, ich habe mit diesen Taten nichts zu tun. Diese Taten gehören nicht mir. Aber die Taten werden dich nicht verlassen. Deswegen, das was war, wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns verzeiht. Tabarik wa ta'ala. Das was kommt, bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass es zum Besseren für uns wird, inshallah ta'ala. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unsere Ibadat, die wir heute machen, dass er sie von uns nimmt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch verzeihen und allen Muslimen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen machen, die großzügig sind, die für diese Religion ausgeben und für die Muslime. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen machen, die für diese Religion kämpfen, diese Religion verteidigen und die Muslime. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen machen, die Koran und Sunna verteidigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen machen, von denen die Käfere, die Muslimin Angst haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen machen, die Soldaten des Kufrs zum Weinen bringen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen machen, die von dieser Welt weggehen, sauber, ohne eine einzige Sünde. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen machen, die Sahaba befolgen und die den Sahaban am meisten ähneln. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mir verzeiht und euch und allen Muslimen. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.